und herzlich willkommen zu dieser pickepackenvollen Sendung vom Langeweile-Podcast. Heute mit folgenden Moderatoren, Jona Drewes und Thorsten Hörsting. Thorsten, guten Tag, wie geht es dir? Was macht die Schaltzentrale in München? Also, Schaltzeit, auch direkt ein gutes Thema. Ja, ich weiß, soll ich auch gerade sagen. Aber nein, die Schaltzentrale in München, die ist natürlich extrem krass am Laufen. Ich habe keine Ahnung, ich kann da nicht mitmachen bei solchen Sachen. Das ist mir zu spontan. Mir geht's auf jeden Fall super. Es sind viele Dinge passiert, du hast es schon gut gesagt, eine pickepackevolle Sendung, aber ich habe ohne Witz, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, irgendwas zu erzählen. Ich habe letztens in der Doku, ich habe mir sowas angehört über psychisch Kranke und so, und da haben die irgendwann über Leute, die verrückt sind, wie heißen die denn? Oh mein Gott. Psychiater. Nein, nicht Ja, Psychos halt. Ja, Psychos, aber Psychiaten. Nee. Hä? Psychoten. Psychoten? Ist das das keine richtige Ahnung. Wort gerade? Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Was willst du denn überhaupt sagen? Ja, auf jeden Fall ein Psycho. Und in welchen Jobs die so verteilt sind. Und da sind tatsächlich Medienschaffende, waren da auf Platz 3. Also so Medienmoderatoren und aber auch, glaube ich, Redakteure, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind da auf Platz 3, wo es am häufigsten vorkommt, dass darunter Psychos sind. Boah, Alter, okay, also es wird quasi eingeteilt, wo du arbeitest, und dann wurde die Wahrscheinlichkeit errechnet, based on vergangene Sachen. Das war halt so ein billiger Sachen. Online-Test, ne? Also waren halt solche Eigenschaften irgendwie. So. Lass sie hier dein Sternzeichen malen. Ja, vielleicht ein bisschen professioneller, aber auch nicht ganz professionell. Ja. Was ist denn, wer liegt denn vor uns Medienschaffenden? Oh, ich glaube, Unternehmensleute. Leute, boah, die. Also irgendwie Manager, CEOs, genau, oder sowas. Ja. Und ganz, ganz oben war, weiß nicht, Kindergärtner. Nee. Kindergärtner, die Psychoaden. Aber auch nur Kindergärtner. Kindergärtnerinnen sind cool, aber Kindergärtner, Alter, die sind richtig Psycho. Was geht denn eigentlich bei denen? Oh, ich war immer früher so verwirrt mit dem Scheiß Kindergärtner und Kindergärtnerin. Ich dachte immer, also die gießen quasi die Kinder so gärtnermäßig. Also ich habe es wortwörtlich genommen. Ja, Geschichten aus Thorstens Vergangenheit. Yeah. Also, du hattest eine ziemlich traumatische Kindheit, kann das sein, wenn du das dachtest? Ja, die Sache ist die, ich denke solche Sachen immer noch, aber mittlerweile sage ich das nicht mehr so vielen Leuten, außer halt stimmt. Jetzt. Ich dachte früher auch immer, das Autokino wäre einfach nur ein Kino im Auto. Oh, auch nicht schlecht. Oh, die ganz großen Missverständnisse als des Kind. Lebens, ja. Des Lebens. Ja, als Kind, ich weiß nicht, ob man das so eingrenzen kann. Vielleicht auch von letzter Woche, aber gut. Ja. Ich war nie im Kindergarten übrigens. Habe ich das schon mal gesagt? Bestimmt, ne? Warst du zu cool dafür, oder? Nee, die haben gesagt, keine Ginger. Also tatsächlich so in der Art irgendwie. Die haben halt gesagt, wir sind schon 7. So irgendwie. Und hatten halt einfach keinen Platz für mich. Ist ja wie bei den Weasleys, ey, geil. Ja, und dann war ich immer zu Hause bei meiner Mutter und habe die genervt und mit Batman-Figuren rumgespielt. Das war auch schön. Aber hat dich das weitergebracht oder nicht? Also ich glaube, man sieht tatsächlich daran vielleicht auch die krassen sozialen Probleme, die ich habe und hatte. Vielleicht dadurch, dass ich nie im Kindergarten war. Wer weiß. Man weiß es nicht genau. Keine Freunde, kein Leben. Ist alles sehr traurig. Könnte auch so ein guter Politikerspruch für dich sein. So, keine Freunde, kein Leben. Wählt Jona. Heißt es, dass ich keine Freunde habe und kein Leben? Oder ist es so, ihr habt keine Freunde, ihr habt kein Leben? Wählt Jona und findet Erfüllung. Ist es so gemeint? Ich hoffe doch. Naja. In beide Richtungen. Sehr gut. Ich war in dieser Woche war ich in einem fucking Wildpark hier in Leipzig. Die haben nämlich einen Wildpark. Klingt erstmal wild und spannend. Ist aber tatsächlich wie so ein. Warte, stopp, ist das so ein Ding, wo man mit Auto durchfährt? Nee, oder? Nee, eben nicht. Das ist wie einfach nur ein Park. So. Das ist wie ein Zoo mit sehr, sehr großen Gehege, sodass du keine Tiere siehst. Also in einem Zoo hast du es ja schon so, dass du die Tiere nicht siehst. Und hier weißt du wirklich nicht mal, sind da wirklich Tiere drin oder ist es ein riesiger Scam, für den du keinen Eintritt bezahlst. Da kannst du halt einfach so rein, ne? Aber genau, das sind halt sehr, sehr große Gehege und da sollen halt Wildschweine und sowas sein. Aber die siehst du halt wirklich tatsächlich. Also, wie sehr, merkt man denn, ist das denn überhaupt. Also, weißt du, ich habe gerade Angst, dass dich vielleicht jemand verarscht hat, der also in Leipziger verarscht hat. Nicht, dass du einfach nur stumpf aus Leipzig raus bist und die dann gesagt haben, ja, das ist jetzt das Wildgehege, der Wildpark. Das ist Wildpark. Ja, das könnte natürlich auch sein, ja. Ich hoffe nicht. Die hatten da auch so einen Tierpark. Und das, Achtung, das hat wirklich mein Mind geblowt. Und zwar, die hatten so einen Tierpark, wo du halt reiten und auch streichen konntest. Und die hatten da Pferde, Schweine, Ziegen und motherfucking Kamel. Ein fucking Kamel. What the fuck? Die hatten ein Kamel in Leipzig, Thorsten. Ja, ich, du merkst vielleicht, wie sehr ich begeistert bin von der ganzen Sache und dass ich das auch sehr überraschend finde. Ich dachte erst, du wärst auf einem ganz normalen Bauernhof, so Schweine und Pferde, wo man drauf reiten kann, ja, und halt Kamele. Warum irritiert das? Ich hab das jetzt schon so vielen Leuten gesagt und die haben alle nicht die Reaktion gezeigt, die ich erwartet habe, wenn ich sage, da ist ein fucking Kamel. Leute, ein Kamel, das gehört in eine Wüste, aber nicht in fucking Leipzig. What the fuck? Warum ist da ein Kamel? Nicht? Zirkus, war es jetzt was? Ist jetzt Tierpark oder Zirkus? Nee, das war in diesem Wildpark, war noch so ein Tierpark und du konntest das Kamel reiten für einen Zehner. Okay, also sagen wir mal so, wenn du mir jetzt diese Geschichte erzählt hättest, dass du quasi irgendwo in Deutschland auf dem Bauernhof fährst, mitten im Nirgendwo, und da gibt es dann Pferde und Hunde und Schweine und der hat ein Kamel, dann würde ich sagen, very unusual, my darling. Yes. Aber wenn das halt in einem Tierpark ist, dann so. Naja, was heißt Tierpark? Das war halt so ein Streichelzoo oder sowas. Das war auch das einzige exotische Tier, da war nichts anderes. Da waren halt sonst nur Schweine. War es jetzt im Tierpark, im Wildgehege, im Streichelzoo? Im Wildpark war ein Tierpark. Und in diesem Tierpark war ein Streichelzoo und in diesem Streichelzoo war ein fucking Kamel. Was ist denn da los eigentlich, Leute? Ihr könnt doch kein Kamel nach Leipzig verschleppen. Das ist einfach unter aller Sau. Es ist. Gott. Ist das jetzt, war das beabsichtigt mit diesem doppelten Tierwitz? Nein, oder? Es tut mir leid. Ich gehe wieder zurück am Anfang. Es tut mir leid. Ja. Guten Morgen und hallo. Herzlich willkommen zu dieser pickepackenvollen fucking Kamel, Alter. Ich kann's nicht. Ich versteh's nicht. Ja, ich merk's. Und also ich glaub, wie so ein Kamel da überleben kann. Nicht weiterhelfen. Ein Lama, okay. Ein fucking Lama. Gut. Kann man machen. Wusstest du, dass hier wegen Wolfs. Hast du schon gehört, der Wolf, der bedroht Deutschland. Der Wolf kommt zurück, der bedroht ganz Deutschland. Der stellt sich vor die Grenze hin und sagt, ey, Deutschland, ich bedrohe dich jetzt. So kommt mir das zumindest vor, wenn ich mal Talkshow-Sendungen oder sowas sehe und da CDU, CSU-Leute ihr Unwesen treiben. Vor allem, also so gemein sind Wölfe ja auch nicht, muss man auch dazu sagen. Das sind eigentlich nette Tiere. Die haben halt Hunger. So, was sollst du machen? Aber jeder muss was essen. Und nicht jeder ist fucking Vegetarier. Also das muss man halt auch einfach mal respektieren. Man muss es einfach mal auch respektieren, vor allem, Respekt an also die ganz, Natur. Also ganz kurz, ganz ehrlich, der Wolf, der reißt hier ein paar Schafe so und die Leute regen sich darüber auf, aber dann selber jeden Abend Schnitzel essen oder was? Also ganz ehrlich, halt einfach mal eure Scheiß fressen. Was hat jetzt das mit dem Schnitzelessen und dem Schaf zu tun? Also naja, der Wolf tötet vielleicht mal ein Schaf irgendwie in der Woche so, um sich das Leben zu versüßen. So, der müsste sich auch mal was gönnen. Aber du haust dir jetzt jeden Abend hier einen Schnitzel auf den Tisch, ne? Aber dann über einen Wolf meckern. Das finde ich halt, das ist einfach Doppelmoral. Ja, ich finde das Schlimme ist, dass es genauso auch wie bei den ganzen Impfsachen. Es sind viel zu viele Fehlinformationen einfach irgendwo draußen im Internet am rumgammeln. Und irgendwelche Vorstadtmuddis, die sonst nur quasi die 500 Meter mit dem SUV zum Edeka schaffen, die lesen das dann quasi vormittags, wenn sie ihre Kinder in die Kindertagesstätte geben und brauchen irgendwie ein Gesprächsthema. Und wenn man dann gerade noch in so einem Vorort wohnt, wo man vielleicht sogar ein bisschen Stück Wald sieht, dann kann man sich daran natürlich direkt richtig geil hochziehen und dann richtig Terror schieben. So, oh mein Gott, nein, der Wolf kommt. Ihr seid unsicher. Ich fühle mich unsicher. Da muss doch was getan werden. Und im Endeffekt ist es halt statistisch halt so, dass keine Ahnung wie viele, vielleicht 1000 Schafe oder so im Jahr gerissen werden von einem Wolf, von Wölfin, nicht einer. Also es wurden solche Therapieschafe in einem Altersheim wurden gerissen von einem Wolf. Oh. Und die ganzen Bewohner sind richtig verstört und kommen überhaupt nicht darauf klar. Das habe ich letztens irgendwo gelesen. Ich fand das so lustig. Mama, können wir bitte wieder Peter sehen? Peter hat letzte Mal so mir so viel geholfen. Ja, nein, kein Peter, Problem, mein Schatz. Wir besuchen jetzt zusammen Peter. Lass mal gucken. Okay, ich komme. Oh, Peter, der sieht aber gar nicht so gut aus. Schläft Peter oder was macht er? Wir wecken ihn mal ganz vorsichtig. Peter. Ah! Oh mein Gott, der Wolf! Er ist tot! Da kommt der Wolf! Oh, ja, und so sind dann auch die Menschen gestorben. Oh, das hätten wir besser einstudieren können mit dem. Ich will gerade nicht so rumschreien, aber sonst hätte ich mir sicherlich noch mehr Mühe gegeben. Aber ich muss ja ein bisschen leiser sein, weil ich bin ja in der WG so und gegenüber, da versucht jemand zu schlafen, glaube ich. Deswegen. Dann werd doch mal wieder wach! Hey, Mann, jetzt sei mal nicht so laut hier, ganz ehrlich, das ist einfach Gemeinheit von dir. Was ich auch richtig verwirrend finde, ist, dass Euer einfach... Nachhall. Aber das ist einfach in jedem Scheiß ist Fleisch irgendwie drin, ne? Ich wusste es jetzt auch richtig lang irgendwie nicht, bis meine Freundin mich da auch mal ein bisschen aufgeklärt hat. Aber das ist auch in so Sachen wie Käse, ist halt tierisches Lab drin, weißt du? Dass da halt, das ist irgendwie. Was ist in Käse drin? Tierisches Lab. Aber was ist Lab? Lab? Okay, ja, also tierisch verstehe ich, aber Lab, das musst du mir erklären. Ja, Lab. Folgendes, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwas im Bauch. Es ist, ich glaube, es ist halt irgendein Verdauungsprozess im Bauch oder sowas, keine Ahnung. Klärt uns da mal auf, schreibt es mal in die Kommis oder so, ich weiß es nicht. Leute, Google Thorsten ist schon unterwegs. Oh, nee. Damit aus Milch Käse wird, muss diese zunächst grinnen. Dazu wird die Milch häufig tierisches Lab zugesetzt. Ein Grinnungsferment, das aus den Mägen von Kälbern gewonnen wird. Ja. Dieses tierische Lab ist ein Gemisch der Enzyme Chymosin und Pepsin, die das Milcheiweiß bei der Käseherstellung grinnen lassen. Ja, da Käse wird mit drin? Pepsi gemacht. What the fuck? Das heißt Pepsin mit Pepsi, im N. Pepsi, Alter. Dabei Pepsi, bin ich doch ein Coke-Fan. Naja, auf jeden Fall ist das in richtig viel, das ist halt ein Käse drin. Ne? Also du kannst nicht, als Vegetarier kannst du nicht jeden Käse essen. So, nur mal für alle Leute auch da draußen, die sich immer dachten, okay, hauen wir jetzt mal jeden Abend hier ein fettes Stück Gouda rein. Guckt erstmal auf die Verpackung, Leute, und guckt mal, ob das wirklich vegetarisch ist. Oder auch Parmesan. In jedem Parmesan ist dieses verfickte tierische Lab. Deswegen muss man sich so ein Parmesanersatz dann holen, wenn man das dann essen will. Alter, Parmesanersatz, ich glaube, es wird nicht mehr. Ich habe das probiert, es schmeckt in Ordnung. Das hat mich überzeugt, dieses in Ordnung von Jonas. Es schmeckt Jonas. Das in hat Ordnung, viel Leute. Zu bedeuten. Die Sache ist die, du vergibst nämlich selten richtig, richtig gute Noten. Dann ist so ein in Ordnung schon halt ziemlich gut in deiner. Das stimmt tatsächlich eigentlich. Das stimmt wirklich. Ich finde schön, wie gut du mich kennst. Ja, ich weiß. Ich meine, es sind jetzt schon, keine Ahnung, wie viele 50.000 Stunden, die wir zusammen irgendwelchen Quatsch uns zusammengereimt haben. Ne? Es sind wirklich 50.000 Stunden, die wir jetzt hier schon miteinander geredet haben. Aber es ist auch wirklich so, wir quatschen auch nur im Podcast einfach. Es hat einfach nichts miteinander zu tun, so wollen wir auch gar nicht. So, es ist komplett egal, was der andere so macht. Das WhatsApp-Gespräch ist auch immer sehr, es ist sehr tiefgehend auf jeden Fall. Ja, 20 Uhr, du Fotze. Entweder kommst du oder du kommst nicht. Ja, das ohne Fotze. Einfach nur so 20H, Fragezeichen, Daumen hoch, zurück. Daumen wieder zurück, alles klar. Das läuft, das ist die Wochenkonversation. Konversation? Ja, Konversation. Ah ja, stimmt. Ich hab momentan so krasses Deutschproblem irgendwie. Ich weiß nicht, ich verwechsel Worte oder, sag mal eigentlich Worte oder Wörter, ganz ehrlich, ich habe das nicht verstanden, ich verstehe es auch nicht. Oder was ist besser, was ist... Ein Wort, viele Wörter. Nee, aber sag mal, Worte, viele Worte oder viele Wörter? Viele Worte, oh Gott, jetzt hast du mich... Ja, so, und jetzt... Shit! Ja, was sagt der Duden dazu? Gar nichts, nämlich... Vor allem der Duden hat auch nicht immer recht. Ja, es ist krass. Stopp, also Plural. Ja. Von Wort. Das Wort. Die Wort. Die Wörter. Ja, das Wort. Plural das Wort. Von dem Plural des Wortes Wort. Was? Hilfe. So, was sagt er? Ich verstehe das nicht. Jetzt los. Ich weiß es nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Genau. Okay, du ich weißt hab, nicht. Nein, die Sache ist die, ich gucke das hier sehr, ich bin gerade an meinem Kopf selber am Rumspinnen. Achso, du hast ich sag jetzt mal, das Wort, die Worte, Wörter. Ich glaube, es gibt beides einfach, um das mal vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen. Es gibt beides. Pförtner. Ein Pfort, viele Pförtner. Bei Pfort muss ich immer an Anus denken, damit wir jetzt mal wieder vom Dingsums hier wegkommen. Woran keine denken? Ahnung, ich weiß nicht. An den Anus, der Pförtner. Warum das denn? Ja, dann kennst du nicht diese biologischen Querschnitte vom menschlichen Körper, wo dann quasi der Magen gezeigt wird und wie er weitergeht. Und irgendwann ganz am Ende, bevor quasi eigentlich die Kacke aus deiner Puperze rauskommt, da sitzt dann nämlich der Pförtner. Und der Pförtner, das ist ein Muskel, also der Schließmuskel quasi. What? Der ist dafür verantwortlich. Ja, du hast in deinem Körper quasi, kurz vor der Puperze hast du den Pförtner sitzen. Das ist ein Schließmuskel. Und wenn der nicht funktioniert, dann hast du die ganze Zeit ein offenes Arschloch und furzt und scheißt vor dich rum wie sonst was. Der Pförtner ist halt ein cooler Dude. Und der sagt dann so, ey, jetzt im Moment nicht oder jetzt im Moment wohl, rausgehen. Ist das wirklich ein wissenschaftlicher Begriff, Pförtner? Also ist das wirklich, haben sich Leute dahingesetzt und gesagt, okay, wir nennen das jetzt offiziell Pförtner? Ja, ich glaube nicht, nein. Der wissenschaftliche Name wahrscheinlich irgendwie der Pylorus aus dem Altgriechischen, natürlich. Aber zu Deutsch Pförtner, ja. Wenn wir schon beim Körper sind, würde ich ganz gerne auch noch was ansprechen, nämlich Achtung, Achtung, Verhütungsmethoden. Achtung. Und zwar eine ganz, ganz spezielle und besondere Verhütungsmethode. Ja, bevor du mit deinen Verhütungs machst, ich habe ein bisschen Scheiß erzählt. Der Pförtner, der sitzt direkt am Magenausgang, nicht am Puperzenausgang. Ja, jetzt verändert sich alles. Jetzt verändert sich alles. Weiter geht's. Gut, Sex. Ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt. Verhütungsmethoden, Samenleiterventil. Sagt dir das was? Nein, aber du kannst mir mit Sicherheit sehr viele lustige Geschichten zum Samenleiterventil erzählen. Also das Samenleiterventil ist tatsächlich ein Ventil, also das wird eingebaut in deinen Hoden, in deinen Samenleiter. So ein Ventil wird da eingebaut und das kannst du halt mit so einem Schalter an- und ausmachen, dass halt keine, ich hab's auch nicht ganz verstanden, ganz ehrlich, dass halt keine Samen durch den Leiter kommen und dass du halt, also auf jeden Fall kannst du dann keine Menschen mehr schwängern. So, das ist auf jeden Fall, irgendwie so. Aber ich habe auch nicht ganz verstanden. Ist das dann so eine Prostata auf Steroiden? Also, weil normalerweise ist ja die Prostata dafür verantwortlich, dass dann entweder Urin oder Ejakulat aus deiner Harnröhre rauskommen. Ich verstehe es halt auch nicht ganz, ob man dann, wenn der Samenleiter, wenn die beide, also man hat ja zwei, wenn die beide gesperrt sind, verschlossen, kommt dann einfach Stopp. Wir sind nicht wie die Frauen. Wir haben nicht zwei Ausgänge. Wir haben einen Ausgang und nein, da kommt alles raus. Nein. Wir haben nie. Also, du musst dir das folgendermaßen vorstellen: Du hast einen Penis und zwei Hoden eingehüllt in einem Hodensack. Ummantelt mit Haaren. Und Liebe. Und im Idealfall Liebe. Nicht immer. Das geht raus an die Leute da draußen, die uns hören. So. Und an jedem Hoden ist ein Samenleiter und der leitet nach draußen Richtung Frau. Bis dahin war alles super. Du schaffst das weiter so. Ich glaube an dich. Okay. Und dann hast du jetzt, also du hast zwei Samenleiter. So, und in jedem Samenleiter hast du jetzt ein Ventil, was du mit so einem Kurbelrad zudrehen kannst. So ein riesiges Kurbelrad an deinem Sack. Denkst du, das ist dann so wie früher bei den Autos, wo dann einer nach vorne gehen musste und dann so rumdrehen musste? Ja, so. Genau. Ja, genau. Wie bei der Formel 1, so ein eigenes Reparaturteam, was so richtig schnell alles. Ja. Und ein Methangas tritt aus. Auf jeden Fall so. Das heißt, du hast zwei Ventile. Und jetzt frage ich mich, wenn die zu sind, kommt dann einfach da kein Sperma mehr raus? So? Oder kommt nur irgendwas Bestimmtes? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall, ja. Du kannst jetzt erstmal was dazu sagen. Ist ja alles schön und gut, aber es gibt nur eine. Es gibt einen Ausgang aus dem Penis. Ich habe das hier nochmal. Ich tue mir leid. So ja, Scheiß, natürlich gibt es nur einen Ausgang. Okay. Hallo. Ja. Es geht darum, dass du von den. Du hast ja jeder Hoden produziert ja Spermien. Ja. und von diesen, von jedem einzelnen Hoden hast du einen Samenleiter Richtung genau. Ausgang. So. Richtung und, Prostata. Ja, meinetwegen, keine Ahnung. So. Ja. Und diese Samenleiter werden halt beide, kannst du halt beide zumachen dann, mit diesem Samenleiterventil. Schließt das Ventil! Ja, übrigens, Fun Fact, der Typ, der sich das ausgedacht hat, ist fucking Tischler. Das ist ein Tischler. Also der diesen medizinischen, also stopp. Diese Sache, stopp. Wie heißt das Ding? Samenleiter? Samenleiterventil. Das Samenleiterventil. Das Samenleiterventil. Das wurde erfunden von einem Tischler. Von einem Tischler namens Clemens Bemeke oder sowas. Und es hat auch noch keiner, also er hat noch keinen großen Geldgeber gefunden, deswegen ist es noch nicht in Serie gegangen. Aber er hat sich selbst schon einoperieren lassen bei sich. Sogar mehrfach. Alle Größen. Meint er. XS okay. Und S. Okay, also, es ist also noch keine medizinische Normalität, dass sowas gemacht wird. Genau, du hast dich jetzt wahrscheinlich schon gefreut. Geil, so, da muss ich jetzt einfach nur einmal hier einen Schalter umknicken. So, nee, so ist es leider noch nicht, weil für dich wird es wahrscheinlich noch nichts werden. Aber es ist auf jeden Fall ein Ding, was es schon gibt, was der sich halt selber schon eingepflanzt hat. Also von wem anders. Nicht selber, er hat sich nicht selber an den Hoden daran irgendwas gemacht. Das wäre, glaube ich, auch zu krass. Aber wie ist das denn dann quasi von außen? Ist der dann wie so ein Kippschalter oder so? Ja, ich glaube, du musst da halt dann so am Hoden ranfassen. So, und dann halt da, und darunter ist dann halt der Schalter. Ich finde die Idee cool. Also mich. Ich bin begeistert. Mich hetzt du damit, also, ganz ehrlich, weil ich finde das schon sehr praktisch. Muss natürlich trotzdem. Als du gesagt hast, Samenleiter, da war, also kaufe ich. Ja, da hatte ich die schon, geil. Und dann auch noch Ventile dazu, aber echt geil. Also ich glaube, die Frage ist ja, also wie kommt man auf sowas? Irgendwie muss er ja sich mal bei einem stillen Stündchen gedacht haben, jetzt ein Schalter. Jetzt so ein Schalter an meinem Pillemann. Boah, das wäre geil. Aus. Ja. Einfach ja. Wie das Licht. Ja, aber was passiert denn, das Licht also wenn des du, den Lebens. Du machst den Kippschalter quasi aus. Und also, dann also, du stellst ihn auf keine Kinder. Auf keine Kinder. Du kannst auch genau, stellen auf rothaarige Kinder. Du kannst auch stellen auf nur Mädchen und nur Jungen. Das kann man alles einstellen. Aber im Idealfall natürlich, klar, keine Kinder. Okay, und dann halt keine Kinder. Und was ist, wenn man dann aus Versehen so auf den Schalter so draufkommt? Ich weiß nicht, das passiert ja manchmal. Das ist eine gute Frage, ja. Wenn du dich, keine Ahnung, weil manchmal, wenn du dich irgendwo anlehnst oder so, dann ist es dir mit Sicherheit auch schon mal passiert, dass du dann irgendwie aus Versehen dann halt so Licht angemacht hast oder ausgemacht hast oder sonst irgendwie was. Und dann so erschrocken, so huch. Und ist es dann auch so im Bett, wenn du dann quasi so dann da drauf klickst, dass dann auf einmal alle Flüsse sind geöffnet, also der Dammbruch findet statt und dann wie so ein Feuerschlauch also, bei der Feuerwehr. Das ist auf jeden Fall Feedback, was du dem Typen vielleicht mal zukommen lassen solltest. Also das klingt tatsächlich plausibel, was du mir da erzählst. Ja, also keine Sorge. Ja, aber ich frage mich halt, wie kommt er darauf, also wie kann man sowas erfinden? Also irgendwo muss ja die Idee herkommen. Ja, der Typ ist irgendwie Tischler so und hat halt auch immer schon viel gebastelt und dann hat er sich da irgendwie eingelesen. Ich weiß auch nicht genau. Wahrscheinlich einfach auch mal Verhütungsmethoden so für einen Mann so. Ich weiß es nicht genau. Wollen wir mal ganz kurz eine Pause machen und dann gleich nochmal zurückkommen mit Elan und krassen Stories aus unserem Privatleben. Yay. Bis gleich. Tschüss. Captain Iglo und seine Crew bringen euch jetzt die leckeren, extra knusprigen Fischstäbchen von Iglo. Und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Iglo-Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Hurra! Oh, jetzt so ein bisschen Fischstäbchen essen ist doch auch nicht verkehrt, oder? Diese vegetarischen Fischstäbchen, die es gibt, ne, die sind richtig gut. Die sind wirklich gut. Vegetarisch, es gibt wirklich, jetzt sei mal nicht so negativ gegenüber allem Vegetarischen irgendwie eingestellt. Ich kann es verstehen, klar, irgendwie jetzt so Hähnchen und sowas, das schmeckt nicht alles immer so geil wie jetzt echtes Hähnchen, natürlich, aber diese vegetarischen Fischstäbchen, probier die mal und sag mir mal, ob du einen Unterschied schmeckst, weil ich glaube, ja, vielleicht, aber nicht ganz so krass, wie man vielleicht denkt. Ja, also ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich an vegetarischen Sachen esse, das ist hier diese Grillbrutzler, diese Käse-Dinger, die finde ich richtig geil. Ah, Käse ist eh immer geil einfach. Ja, sei denn, da ist tierisches Lab drin. Dann natürlich nicht, natürlich. Nee, dann natürlich nicht. Aber ich, also, hey, ist das denn eigentlich auch so ein No-Go für Vegetarier? Ich dachte, Vegetarier heißt einfach nur kein Fleisch. Nee, ist ja Fleisch. Das ist tatsächlich, das sind dann Fleischstücke drin von diesen. Also alles, was innen drin ist, oder wie? Nee, das ist halt, nee, es sind halt Fleisch von innen. Das bröselt halt ab oder so. Keine Ahnung, frag mich doch keine Detailfragen. Was? Das bröselt ab. Ja, es bröselt. Das bröselt ein bisschen in der Kuh, wenn die da die ganze Zeit am Verdauen ist. Das war übrigens Jonas Reves von Veterinäramt Münster-Nord, also mit seiner Experteneinschätzung. Das ist wirklich das Gruseligste. Thema Kühe. Wenn da, es gibt ja Kühe und dann haben die da manchmal so ein Loch drin, ne, wo man einfach reingreifen kann in den Magen rein und dann gucken kann, wie da, weiß ich nicht, was die Konsistenz ist. Wie der Bröselzustand ist. Oder halt einfach der Bröselzustand ist. Wie ist der Bröselzustand oder halt einfach mal das Ganze. Alter, warte mal, was habe ich denn hier gemacht? Einfach das ganze Essen wieder rausholen aus dem Magen der Kuh und vorne wieder rein. Genau, so läuft das. Es sind ja auch Wiederkäuer. Also muss ja alles wieder quasi. Genau, denselben Gag wollte ich auch kurz machen, aber dann dachte ich, nee. Kannst du mir denn erklären, es gibt, oder ich habe öfters gehört, dass Leute fragen, wenn man Vegetarier ist oder mit Vegetariern redet, dann fragen die auch manchmal, ob du denn auch Fisch isst. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Fleisch und Fisch? Ja, das sind keine richtigen Vegetarier, das sind Spastis. Nee, aber nein, jetzt mal ganz ehrlich, gibt es einen Unterschied zwischen Fischfleisch und Nein, natürlich nicht. Das sind einfach wirklich Volltrottel, die sagen, nö, ich bin Vegetarier, aber einmal in der Woche essen die einen Fisch oder sowas. Das ist einfach Schwachsinn, das ist einfach komplette Scheiße. So, wenn die dann wenigstens, manche Leute sagen dann auch, oh, ich bin Flexitarier oder sowas, was aber auch, Leute, dann man ist auch nicht irgendwie halb schwarz oder sowas. Okay, doch, vielleicht schon. Aber weiß nicht, dann entweder seid ihr Vegetarier wirklich oder nicht. Dann sagt auch nicht irgendwie so ein Zwischending. Und ja, Fisch ist Fleisch und auch Fische haben Gefühle. Auch Fische können sich in der Ehe streiten und sich gegenseitig verletzen. Das jetzt ist alles nicht. Jetzt mal ohne Witz, also mit Haustieren und sowas, da kann ich mich generell nicht mit anfreunden, weil du halt Arbeit mit den ganzen Sachen hast. Jetzt kannst du natürlich immer argumentieren und sagen, bla bla bla, die können auch putzen, was weiß ich. Keine Ahnung, ich kenn mich so mit Haustieren nicht so aus. Im Leben, Erfüllung und sowas, fick dich, Mann, keiner Bock auf Erfüllung im Leben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was bringt dir denn, wenn du Fische hast? Die sehen, ist halt Dekoration, die sterben kann. Ja. Also ist wirklich, also ist das Kunst oder kann das schon weg? Also, weiß ich nicht. Fische sind schon ziemlich lame, das stimmt. Alle sind ziemlich lame, denen kannst du nichts beibringen, die machen nichts, wenn du irgendwie, selbst Katzen, die machen was. Auch wenn sie dich quasi durchgehen mit ihrer Anwesenheit einfach nur dissen oder verhöhnen, aber die machen wenigstens etwas. Ja. Fische, die machen einfach Fische kacken ins Wasser und danach trinken sie das Wasser. Was ist denn das für eine widerliche Scheiße, Mann? Kommt mal klar, ihr fucking Fische. Warte mal, Moment mal, könnte man das nicht auch bei Menschen sagen? Also Menschen, die kacken ja in die Luft. Also warum kacken denn, was geht denn eigentlich bei dir falsch? Wer kackt denn in die Luft? Nein, keiner kackt aber in die Luft. Sagen wir mal so, wenn du auf Toilette sitzt, dann berührt die Scheiße zwangsmäßig auch die Luft. Ja. You know? Das ist richtig. Und dann atmest du das trotzdem und andere atmen das trotzdem ein. Also ich meine, ich will jetzt einfach nur, weil du dann dieses coole Argument gebracht hast. Ich finde das auch wirklich, das ist tatsächlich Fische, so, da hast du tatsächlich Nerv getroffen. Es gibt ja Leute, die machen Folgendes, wenn irgendjemand gepupst hat oder sowas, dann halten die ihre Nase zu, ungefähr so, und reden dann immer alle ganz komisch. Und denken dann, okay, jetzt bin ich irgendwie situation cleared, so alles ist wieder cool. Nein, weil es ist super eklig, wenn irgendjemand gepupst hat und dann atmest du das ein mit deinem Mund. Das ist ja fast genauso eklig wie mit der Nase dann. Du riechst es halt nicht, aber du weißt ganz genau, okay, ich habe jetzt diese Pupspartikel in meinem Mündchen drinne. Das ist. Also ich weiß nicht. Also erstmal muss man jeden Menschen, der keinen Pups riechen kann, als Schwächling abstempeln. Ja, und ansonsten kann ich noch eine schöne Geschichte erzählen vom großen Turo Dahlfeld. Oh ja, ich weiß ganz genau, alle haben von diesem Mega-Fußballverein schon einmal gehört. Oh nee. Turo Dahlfeld, Place to Be. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, wir hatten da auf jeden Fall ein Spiel, haben wir uns da in der Kabine umgezogen und da lag da noch der Strafenkatalog von der zweiten oder dritten Mannschaft noch rum und dann hieß es da, Furzen in der Kabine, Strafe 5 Euro und darunter, was mir eigentlich Sorgen gemacht hat, in Klammern gesetzt und bei Evakuierung 15 Euro. Also es muss jemand schon mal so hart da gefurzt haben, dass alle anderen raus mussten, weil es so heftig gestunken hat. Jemand hat den Feueralarm gedrückt, weil es so krass gestunken hat. Ja, ist wirklich so. Nee, aber das, wie sind wir jetzt überhaupt auf diese Kackfurzen gekommen? Wegen weil Fische und, scheiße sind. Ja, genau. Nein, auf jeden Fall, nee, ich kann nichts mit Fischen anfangen. Also, das ist halt wirklich so, du kaufst dir halt alle zwei Jahre von neuem wieder die gleichen dummen Viecher, die dich angucken hinterm Wasser. Und du darfst eigentlich einmal die Woche auch da hingehen und den ganzen Quatsch selber wieder sauber machen. Also, es ist, glaube ich, so ein, irgendwas soll wahrscheinlich irgendwie meditativ sein oder sowas. Ich weiß auch nicht genau. Ja, ist vor allem auch schön meditativ, wenn du dann da sitzt und Fernsehen guckst und im Hintergrund von der fucking Filteranlage. Glaubst du, es gibt Menschen, die holen sich ein Terrarium und dann angeln sie dort? In dem Terrarium und Frage Nummer. In dem Terrarium eher nicht, vielleicht im Aquarium. Oh, du hast recht. Terrarium. Leute, das ist bitte nicht keine Insekten angeln. Nicht Insekten, sogar hier Geckos oder sowas. Reptilien. Reptilien, genau. Aber glaub, ist das illegal, in einem Aquarium zu angeln? Ich hoffe doch. Oder? ohne Witz, nein, für sowas brauchst du in Deutschland mit Sicherheit einen fucking Anglerschein. Nee, also ich kann mir richtig gut vorstellen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es da sogar so ein Gesetz gibt, irgendwie, dass es dann heißt, in jedem Gewässer in Deutschland braucht man einen Angelschein, damit man das macht. Und das ist mit Sicherheit auch für Aquarien irgendwie im Begriff. Weil es da mal irgendeinen Foko gab, der im Büro dachte, es wäre cool, zu angeln zu gehen. Sich dabei, was weiß ich, ist ausgerutscht, hat sich verletzt, dann ist die BG gekommen und hat gefragt, ja, hat der Mann überhaupt einen Angelschein? Nee, hat er nicht. Alles klar, zack, ab ins Gesetz, in den Gesetzestext und jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ist es überhaupt erlaubt? Also ich meine, in einem Meer oder in einem See, da haben die Fische wenigstens noch eine Chance, irgendwie abzuhauen oder sowas. Dann okay, cool, fair game, mehr oder weniger. Aber in einem Aquarium? Da können sie ja nicht mal, also was sollen die da machen? Da kannst du ja sogar, wenn du irgendwie frustriert bist und du denkst nach einer Stunde, okay, shit, ich bin so dumm, ich krieg da keinen Fisch raus, dann schüttest du halt einfach das Wasser weg. Und also spätestens dann wird's halt recht einfach für dich. Das ist aber richtig cheaten, das ist ja unfair. Das ist frustrierte Angler. Die würden das doch machen, auch wenn du an einem See bist und du könntest das Wasser ablassen irgendwie. Leute, die würden das machen. Die würden das machen, wenn keiner guckt, dann würden die ganz kurz da den Stöpsel rausziehen aus dem Meer und dann Fische sammeln. Ja, auch, also aber auch beim Angeln, da bin ich halt, also habe ich überhaupt nichts für übrig. Das ist wirklich mit eins der unspannendsten Sachen, die man eigentlich so, finde ich, machen kann in seinem gesamten Leben. Mit Inbegriffen Wände angucken. Wände angucken ist, glaube ich, sogar schon interessanter, als angeln zu gehen. Glaubst du, machen Angler irgendwas dann noch? Oder ist das so, weil ich verstehe das immer nicht. Ich bin krass ADHS-mäßig. Ich brauche dann irgendwie immer Second Screen oder irgendwie sowas, ne? Hören Angler einen Podcast? Vielleicht hören Angler einfach Candy Crush Podcast oder so. Candy Crush, aber dann beim Angeln, das ist doch. Ich weiß nicht, ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen. Also als Nebenbei-Unterhaltung, okay, gut, auch wenn ich es moralisch dann vielleicht aus meiner Perspektive nicht so unterstützen würde, aber klar. Aber ich würde mir dann irgendeine Serie dabei angucken oder sowas. Sonst könntest du ja auch irgendwie so den Mega-Aktivisten machen und dann einfach immer, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie so eine Angelsaison, wo man sagt, ja, im Juni, das ist immer so der beste Zeitpunkt zum Angeln, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall immer, wenn sagen wir mal, es ist Angelsaison oder bei euch in der Nähe sind irgendwie immer ganz viele Leute, die angeln. Dann macht einfach mega einen auf Aktivisten, kauft euch irgendwo im 1-Euro-Shop diese richtig lauten Gaskartuschen, wo man quasi danach dann dieses Horngeräusch dann raus sich ziehen kann. Dann fahrt ihr einfach immer in den Anglern vorbei und wenn die ganz ruhig sind und entspannt sind, einfach volle Lautstärke. Niet! Damit die Tiere halt wissen, so ey, nicht hier. Ja. Ne? Save the fishes. Find ich bei Honking. Finde ich eine sehr gute Idee. Meine Freundin macht ja auch gerade ein Praktikum. Und ich wollte dir das eigentlich schon letztes Mal erzählen, da hatten wir leider keine Zeit mehr dazu. So, deswegen jetzt, Achtung, mach dich bereit. Meine Freundin macht ein Praktikum und die begrüßen sich dort jeden Tag mit fucking High Fives. Stopp. So weit, so gut. In welcher Branche denn? In einer Übersetzerbranche. Die übersetzen die Dinge. Die Übersetzer-Mafia. Ja. Stell dir das einfach mal vor, diese Situation, so du kommst in Betrieb rein und kriegst halt erstmal High Fives entgegengereicht. Also, mega, was ist das? Geil. What the fuck, was ist das? Was geht da ab? Ich finde das mega geil, muss ich zugeben. Vor allem dann sind das auch nur so 40, 50-jährige Leute, die irgendwie dann einen auf krass jugendlich machen. Gut, bei Sputnik vielleicht nicht gerade anders, aber wir geben wenigstens keine High Fives. Oh, ich finde das aber cool. Ich muss zugeben, ich gehe auch, ich weiß nicht, ob du mal in deinem Leben schon mal Menschen kennengelernt hast, aber ich finde das immer ganz geil, wenn ich öfters irgendwie bei Leuten unterwegs bin, sag ich mal, zum Vortrinken oder sowas und du die Leute nicht kennst, dann verteile ich auch immer gerne High Fives, anstatt sich so scheiße in die Hand zu geben. Ja, wenn du. Nee. Nicht zur Begrüßung, auf keinen Fall. Doch, Alter, klar. Alter, bist du fucking 90? Bist du nicht in den 90ern, Mann? Was ist denn los mit dir? Zuallererst also, einmal, die 90er waren ein geiles Jahrzehnt. Ja. Anscheinend. Weiß ich nicht. Ich hab da nicht viel erlebt. Ich war 12 Jahre alt, als das passiert ist. Aber soll mit Sicherheit cool gewesen sein. Auf jeden Fall. Aber es ist doch mega sympathisch, weil gerade, also ich meine, jetzt als Business-Dingsbums würde ich es jetzt vielleicht nicht machen, aber wenn du halt irgendwo auf Party bist und du weißt ganz genau, oder beim Vortrinken bist und weißt du ganz genau, ja, die sind ungefähr so auf der gleichen Wellenlänge wie du, oder selbst wenn sie nicht auf der gleichen Wellenlänge sind wie du, ich finde das halt mega sympathisch, wenn du hingehst, so, ja, moin, hi, pap, pap, pap, pap, pap, und dann weiß jeder Bescheid. Ja, dann weiß jeder Bescheid, dass bei dir keine krasse Party abgehen wird, weil du so ein Typ bist, der einfach. Also ich kann es verstehen, High Fives, klar, sind immer cool, weil es sind Emotionen, die vermittelt werden. Es ist so ein Hochgefühl der Gefühle. es ist schon ganz cool, aber nicht zur Begrüßung. Das ist peinlich, Thorsten. Weißt du, was ich glaube, was in dem Unternehmen von deiner Freundin passiert ist? Die haben es nämlich übertrieben. Am Anfang hat es nur einer so aus Spaß gemacht, dann haben alle so aus Spaß mitgemacht. Ja. Aber jetzt sind sie alle darin gefangen und machen das jetzt sogar ernsthaft. Ja. Mit den High Fives. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. High Five for life. Ja. What? What? What a Rapper. Eieiei. Aber machen die denn sonst noch irgendwelche anderen komischen Sachen oder war das jetzt nur diese eine Sache? Das war nur diese eine Sache. Mehr habe ich tatsächlich nicht. Und damit werfe ich den Ball zu dir. Ja, es ist gar nicht so schlimm. Den nehme ich gerne mal an. Ich war vorletztes Wochenende, ist es schon her, da durfte ich DJ spielen. Was sich erstmal cool anhört und wo man vielleicht sich eine richtig coole Lügengeschichte sich ausdenken könnte, ist in der Kurzform eigentlich nur meine, ich sag jetzt mal, Schwiegereltern in Spee. Die haben zusammen Geburtstag gefeiert. Und dann haben sie sich. Warte mal, ganz, ganz kurz, kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Schwiegereltern in Spee. Ja, man. Was heißt man das? Sagt, also, das sind die Eltern meiner jetzigen Freundin. Was heißt in Spee? Ach so, ja, so in Zukunft. Quasi. Warte mal, also, können wir mal ganz kurz die Titelmelodie von TKKG anstimmen? TKKG, ja. Die Profis sind Spiel. Ist es, singen die für dich jeden Fall, wenn sie wollen, sind da. TKKG. Singen die Profis in Spee? Ich hab's nicht verstanden. Wir sind die Profis in Spee, wir sind da. TKKG. Ja. Die singen die Profis in Spee. G Intro Lyrics. Ja, aber das singen die doch. Ich hab mich immer gefragt, was ist Spee? Ist das ein Stadtteil? Was ist das? Ey, du hast völlig recht. TKKG, die Profis in Spee. Ist das ein Stadtteil? Ich dachte immer, die sagen TKKG, die Profis im Spiel. Also die das am besten beherrschen. Ja, gut. Ich glaube, jeder hat was anderes verstanden. Es heißt wirklich in Spee. Also ja, also in, also die aber Profis. Was heißt das? Weil ich kenne diesen Ausdruck nicht. Das ist mir nicht geläufig. Ja, also es. In Zukunft oder was? Für mich ist mal so zukünftig oder das passiert bald oder ist bevorstehend irgendwie sowas. Ey, du hast gerade wirklich für mich so ein Kindheitsrätsel einfach gelöst. Also ey, wirklich so eine harte Nuss, auf der ich seit 22 Jahren jetzt draufhau und versuche sie zu knacken. Und jetzt hast du es geschafft. Ganz ja, auf jeden Fall. Also, geil, Mann. Also ich sag öfters gerne mal Schwiegereltern in Spee. Einfach, weil Eltern der Freundin hört sich immer so kacke an irgendwie. Weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Schwiegereltern, ja, dafür muss man dann heiraten, oder was? Damit das die Schwiegereltern also, sind. Genau, richtig. Also man sagt ja auch immer, Eltern, die kann man sich nicht aussuchen. Da musst du quasi dein Leben lang mit klarkommen. Aber für die Schwiegereltern, da kannst du auf jeden Fall was machen. Das kannst du dir nämlich selber aussuchen. Okay. Ja, so, und ich habe hab mir Schwiegereltern in Spee ausgesucht, die, ja, die haben beide im Februar Geburtstag und haben dann quasi zusammen gefeiert mit irgendwie 60, 70 Leuten. Und dann hat sich der, ich nenne sie jetzt mal, wie wollen wir sie nennen? Wie heißen meine Schwiegereltern in Spee? Ursula. Albert und Ursula. Wundervoll. Also, Albert, der hat dann sich ganz stolz so eine richtig fette Musikanlage ausgeliehen mit Mischpult und jedem anderen Scheiß. Eine Lichtanlage war sogar auch dabei. Sag noch mal ganz kurz, es war ein Geburtstag von? Von Albert. Von Albert, ah, okay, gut. Genau. Gut. Albrecht, Albert, ich weiß es gar nicht. Also, auf was haben wir uns denn jetzt, also ja, Albert und Ursula, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja, ich wollte nur wissen, ob das sein Geburtstag war. Okay, alles klar. Genau, also Albert und Ulla, die hatten beide zusammen Geburtstag gefeiert. Die haben 60 Leute eingeladen und dann hat sich Albert ganz, ganz stolz halt diese Anlage auch gemietet. Problem ist nur, der wusste halt nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Zwei Wochen vorher haben wir dem Spotify gezeigt und dann gesagt, ja hier, such dir mal die besten Lieder aus, die du denkst, dass man die abspielen kann. Dann packen wir ihn einfach stumpf in eine Playlist und lassen das dann einfach runterlaufen. Und Albert, der hat einen, sag ich mal, etwas, ja, komischeren Musikgeschmack. Der hat dann in diese super Liste nur so Gabba. So Gabba. Ganz entspannt. Schöner Hardcore-Techno. Ja, mega. Nee, das war dann eher so 70er-Jahre-Pornomusik, würde ich sagen. Okay. So ganz, ganz langsamer, slow R&B. Nee, R&B gab es ja gar nicht. Oder noch nicht zu der Zeit. Aber auf jeden Fall so ganz so slow Jams und dann immer so Doch geil. Oh yeah. Ja, voll geil. Du, du, du, du, du, du, du. Du, du, du, ich habe natürlich dann die ganzen Sachen erstmal rausgeschmissen und eigentlich sollte es so ablaufen, dass ich quasi ihm dann helfe, die ganzen Sachen quasi aufzubauen und dann auf Play drücke und dann ist alles gut gewesen. Aber weil er natürlich nur so Scheißlieder sich da drauf gestellt hatte, wurde ich dann quasi spontan am Abend selber dann zum DJ erkoren. Und alter Schwede, ich habe noch nie solche aufgeregten, also komische Menschen gesehen. Alte Leute und feiern, das ist irgendwie, ich weiß es nicht ganz genau. Da fängt dann halt der Abend an, die haben dann halt Buffet und so weiter und so fort gemacht, alles easy peasy lemon squeezy. Und dann war das ganz komisch, aber Essen vorbei und dann habe ich die Musik einfach stumpfen Ticken lauter gemacht. Und dann kamen dann halt Albrecht und Ulla dann zu mir an und meinen so, dürfen wir jetzt tanzen? Und ich so, hä, ist mir doch scheißegal, tanzt, wann ihr wollt. Also, verpisst euch. Ja, nee, hier ist das kein Tanzabend hier. Nein, ihr dürft nur, nicht tanzen. Es ist, hier wird nur, du hast hier Geburtstag, wird nur Gabba gespielt. Nein. Ja, keine Ahnung, die haben mich auf jeden Fall gefragt, ob sie jetzt tanzen das können. Das ist aber auch so, schon weird. Also, es ist doch sein Geburtstag, ja, der kann doch auch tanzen, wann er will. Ja, genau, richtig so. Und ich hätte auch normalerweise gedacht, dass da eh nie was passiert. Ich dachte, nach dem Essen chillen die erst nochmal alle zwei Stunden, besaufen sich ganz schön und deftig. Und dann irgendwann, wenn sie genug Alkohol getankt haben, dann kommen sie halt peu à peu auf die Tanzfläche. So wie man das halt normalerweise vielleicht macht. Oder hatten die so gefragt, dürfen wir jetzt auch tanzen? Im Sinne von, ey, mach mal Musik an. Weißt du? Nee, also das war alles ganz normal. Also DiscoFox konntest du zu den ganzen Sachen halt so spielen. Ja, okay. Aber ja, nee, auf jeden Fall, dann habe ich dann ein bisschen rumgegurkelt und dann gesagt, ja, könnt ihr euch gerne anfangen zu tanzen. Und da zwei, drei Sachen dann da reingehauen und dann sind auch ganz viele andere dazu zugekommen und haben getanzt. Und irgendwann, so ganz komisch, haben wir mal aufgehört zu tanzen, sind dann weggegangen und wieder zurück zu ihren Tischen gegangen. Und ich dachte so, hä, hast du jetzt scheiß Musik irgendwie angemacht? Aber es war genau, also in Anführungsstrichen, genau die gleiche Musik. Also von der Art her, so irgendwelche 80s-Scheiße. Ja. Und dann bin ich so hingegangen dann zu Ulla und hab gefragt, so, ey, was ist jetzt los? Ist das falsche Musik? Nö, bei uns ist das so. Wir tanzen so immer so alle 10 Minuten, vielleicht auch alle 20 Minuten. Und ich so, ja, okay, gut, dann ist das anscheinend wohl normal. Und dann sind 50.000 Leute gefühlt zu mir hingekommen, also es waren nur 60 Leute da, und wollten alle irgendeinen beschissenen Musikwunsch haben. Und dann stehst du da und hast eigentlich überhaupt keinen Bock darauf, die ganzen Quatsch zu machen. In der Playlist sind nur Kacklieder. Du wirst von rechts angeschnauzt, dass das zu laut ist. Von links wirst du angeschnauzt, dass es zu leise ist. Von vorne kommt dann irgendwie was mit, ey, spiel doch mal das. Und von hinten, keine Ahnung was. Also irgendwie habe ich mich gefühlt wie so ein Schiedsrichter. Also egal, was du machst, das ist falsch. Ja, nee, aber der Schiedsrichter hat immer recht, sagt man ja auf dem Schulhof. Der Schiedsrichter hat, ne? Genau, richtig. Der Schiedsrichter, der hat immer recht. Auch die Streit. Schiedsrichter? Aber mit Deutsch habe ich es heute auch nicht so richtig drauf. Ja. Na, auf jeden Fall, für den restlichen Abend war ich auf jeden Fall dann DJ und ich war halt mega gestresst, und weil immer irgendwelche Leute kamen und irgendwie gemeckert haben und irgendwas war nicht richtig. Und am Ende des Abends hieß es dann, oh ja, du hast ja gute Musik gemacht. Und ich stehe da nur so, habe überhaupt keinen Bock mehr auf gar keine Menschen. Also ich habe ja generell eher weniger Bock auf Menschen, aber da halt dann überhaupt nicht. Und dann, ja, du hast dann doch eigentlich ganz gute Musik gemacht. Und ich so, hä? Geht lieber wieder tanzen oder sowas. Das kann ich übrigens bestätigen, dass Thorsten manchmal einfach wirklich oder sehr oft einfach überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Menschen hat. Das ist mir auch schon aufgefallen, als wir mal ein bisschen zusammen was gemacht haben hier, als wir gedreht haben. Und immer wenn wir irgendwie sozialen Kontakt oder sowas hatten, war es so direkt so irgendwie, weiß nicht, da kam halt irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau die Situation, aber du hast halt einfach so nicht mit den Leuten geredet. Du hast halt einfach so richtig assi und abwertend einfach nur so, ja, danke, ciao. So hast du halt die ganze Zeit geredet. Also man merkt auf jeden Fall, gut, der Junge hat Probleme. Ja, meinst du das, als wir telefoniert haben wegen unserer Requisiten? Oder? Ja, ja, genau. Ich glaube, das war das. Oder als wir dann hier was gekauft hatten. Oder als die Nachbarin vorbeigegangen ist im Treppenhaus, hast du auch so, ja, du hast gar nichts gesagt, glaube ich sogar. Ich habe nur halt ganz nett, hallo, guten Tag. So, und du warst so irgendwie, Mein Leben ist scheiße. So. Nee, also manchmal ist es wirklich so, also ich und Gesellschaft, das ist echt, es ist gefährlich, sagen wir mal so. Also ich habe generell eigentlich nie Bock auf Menschen. Und wenn ich dann Bock auf Menschen habe, dann muss es halt genau zu dem Zeitpunkt sein, wo ich halt Bock auf Menschen habe. Ist aber eher selten. Und ja, gerade auch bei Leuten, die ich nicht kenne, da bin ich halt dann immer, also ich glaube, ich komme sehr arrogant rüber, glaube ich, muss ich zugeben. Nee, ich glaube gar nicht so. Also, ja, aber auf jeden Fall irgendwie kalt, so kalt, abschätzig, ja, oder so. Kommt drauf an. Manchmal würde ich sagen, ja. Also ich habe halt sehr viel Ironie und Sarkasmus bei mir drin. Und ich beleidige halt gerne Leute, ohne dass ich das dann so meine. Dann sage ich so, ey, du, ja. Na, du kleine Fotze, wie geht's dir? Aber es ist halt nett gemeint, es ist ein nettes Fötzchen. Ja, ich dann, weiß nicht, mit seiner Mutter sollte man schon anders umgehen, aber tendenziell mache ich das auch, ja. Und merke es dann auch manchmal. Aber ich mache das, glaube ich, nicht so exzessiv wie du. Du wirst einfach so alt wie ich. Das ist einfach, was meinst du, wie ich bin, wenn ich so richtig alt bin, so richtig, ja, Rentner? Ich frage mich wirklich, was irgendwie passiert, wenn ich jetzt irgendwie noch hier 4 Jahre älter bin, wie sich Jona so entwickelt. Wird er grumpiger? Wird er glücklicher? Wird er trauriger? Man weiß es nicht. Ich tendiere ja tatsächlich, oder ich glaube tatsächlich eher noch grumpiger und noch pessimistischer. Aber ich weiß es auch nicht. Und genau. Wenn ihr wissen wollt, wie Jonas werden möchte, dann bleibt einfach 4 Jahre lang hier beim Langeweile-Podcast uns erhalten. Geil. Und dann werdet ihr alles mitbekommen. Also innerhalb der nächsten 4, das ist quasi jetzt ein Kunstprojekt, innerhalb der nächsten 4 Jahre beobachten wir jetzt alle, was mit Jona passiert. Das ist einfach der längste Cliffhanger, den wir jemals hatten beim DLWP. Weißt du, was richtig geil wäre, wenn wir dann in 4 Jahren, wenn es hier den ganzen Quatsch wirklich noch gibt mit unseren 500 Millionen Subs, wenn wir dann wirklich irgendwann so aus dem Nichts heraus dann so reingehen. Ach, Jona, und letztens haben wir noch darüber geredet. Hast du dich jetzt verändert? Was denkst du? Wie nimmst du das so auf? Ich hasse mein Leben. Mein Leben ist scheiße, alle Menschen sind scheiße und ich hasse Leute. Ja, das wünsche ich mir, dass dann ungefähr sowas in der Richtung dann kommt, weil so fühle ich mich im Moment. Ich hasse so ein bisschen Instagram gerade, weil mir ist aufgefallen, dass, und ich verstehe nicht, warum Menschen das nicht richtig krass aufregt, warum es nicht richtig viele Proteste dagegen gibt, dass einen einfach Instagram und Google und was auch immer, dass sie einen alle abhören. Also wirklich richtig abhören. Ich hab irgendein Bild gegoogelt letztens und hab dann wohl auch darüber geredet hier. Das war Der Wanderer über den Nebel, heißt das Bild, glaube ich. Vielleicht kennst du das. Eigentlich sehr bekannt. Ja, klar. Genau, und dann habe ich da so ein bisschen drüber geredet. In der Redaktion war das irgendwie Thema. Und 5 Minuten später bekomme ich halt Werbung auf Instagram mit genau, mit so einem Pulli, mit genau diesem Motiv. Weil die halt einfach die ganze Zeit spionieren und abhören, um zu gucken, okay, was kann ich dir da empfehlen als Werbung? Und ich finde das ziemlich krass, dass sich da keine Menschen drüber aufregen. Hast du zufällig bei deinem, also die E-Mail-Adresse, die du bei Instagram benutzt, ist das auch die gleiche von deinem Google-Account oder? Mutterficker94, ja. Ja, weil dann nehmen die sich ja, also dann ziehen die sich ja meistens dann gegenseitig die Sachen runter, weil du ja quasi dann mit der E-Mail-Adresse von Google dich irgendwo eingeloggt hast, dürfen die dann quasi auf diese ganzen Cookies und Cache-Sachen dann zugreifen und halt genauso auch andersrum. Ja. Das ist doch krass, oder nicht? Ja. Also, aber das ist ja auch wirklich die, dass die wirklich die Stimme abhören. Also wirklich, wenn man über Sachen redet, dass die dann irgendwann dir Werbung dazu schalten. Also ich finde das wirklich krass irgendwie, dass es dann keine Proteste gibt. Ich muss zugeben, ich habe das auch schon von vielen Freunden von mir gehört, dass sie dann, genau wie du es gesagt hast, mit dem Beispiel über irgendwas sehr, also Sinnfremdes geredet haben und die dann dadurch halt trotzdem Werbung kriegen, irgendwie irgendwo zugestellt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt ja, also die Leute, die gehen ja heutzutage auch mega, also so leichtfertig um mit ihren ganzen Daten und sowas und überall Cookies akzeptieren und hast du nicht gesehen. Ich bin ja so ein bisschen paranoid, so ein bisschen Aluhutbürger. Da kann ich die auf jeden Fall so ein bisschen verstehen, muss ich zugeben. Ja. Ich leere zum Beispiel jede Woche einmal komplett meinen ganzen Cache und alle Cookies und. Aber guck mal, das Ding ist, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie, dass es die, wie Robert Habeck sagen würde, das ist die Privatisierung von Politik. So, das hat er, glaube ich, wirklich mal in irgendeinem Interview gesagt. Privatisierung von Politik, ja. Ja, es ist wirklich so, weil du dann privat, als Privatmensch, musst du dich dann darum kümmern, habe ich jetzt überall die Cookies gelöscht, ist das Fleisch Biofleisch, so, weißt du, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Nein, fickt euch, ganz ehrlich, macht doch einfach mal in der Politik, macht da einfach mal ein paar Regeln, dass es halt einfach, dass ich mit gutem Gewissen konsumieren kann. Das fuckt mich halt einfach ab. Ja, aber auf der anderen Seite, ne, ich will nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, irgendwie, dass alles politisch korrekt ist oder dass ich, dass mir da Daten geklaut werden. Da habe ich halt keine Lust drauf. Das sollen andere Leute für mich regeln. Ja, das Schlimme ist halt, dass die meisten Sachen, die man so benutzt, also Google, Instagram, Facebook, also Social Media generell, sage ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich auch viele Leute, die hier beim Langeweile-Podcast zuhören und noch keinen Spotify-Premium-Account haben. Das ist halt alles umsonst. So, und irgendwo wird das Ding ja für bezahlt. Also, das gibt's ja nicht einfach nur so umsonst. Irgendwo bezahlt man halt mit. Dass es jetzt dann vielleicht nicht von deinem Konto abgeht, also kein monetärer Abgang ist, sondern eher der Schritt hin zum transparenten digitalen Ich 2.0, 3.0, 4.0, wie auch immer. Das müssen eigentlich Leute wissen und damit bezahlst du ja im Endeffekt halt auch. Ja, genau, damit bezahlt man natürlich, aber allein das, man sieht ja, wie krass viel Geld die haben und dass es einfach gerade die erfolgreichsten Firmen überhaupt irgendwie sind, diese ganzen Firmen, die da mit den Daten Geld verdienen. Das ist ja auch, das zeigt ja auch, wie was für einen hohen Preis man eigentlich bezahlt. So, und dass der eigentlich komplett unnötig ist, weil du kannst so eine Seite wie Facebook, kannst du auch laufen halten, nicht mit mehreren Milliarden, die dann irgendwie ein Mark Zuckerberg hat, um sich irgendwie teure Edelprostituierten und geile Gummibären zu kaufen oder sowas, weißt du? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, nur ich habe keine Lösung, wie man das umgehen kann. Also wenn du halt alles, wo du sagst, nirgends mehr dürfen. Die Privatisierung von Mark Zuckerberg. Ich möchte, dass Mark Zuckerberg zum öffentlichen Gut wird, mit dem man machen kann, was man möchte. Demokratisch abgestimmt natürlich. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja ey, ich will, dass Mark Zuckerberg ein Nippelpiercing sich machen lässt. So, und dann macht er es sofort. Nein, es muss natürlich demokratisch abgestimmt sein, natürlich. Wir sind hier in einer Demokratie. Aber dass man sagt, okay, wenn jetzt über 50% sagen, ich möchte, dass Mark Zuckerberg mal eine bisexuelle Erfahrung macht, dann macht er das. Und dann passiert das auch so. Und deswegen leben wir in einer offenen, liberalen, demokratischen Gesellschaft. Also, wenn ich mal groß bin, dann werde ich dafür wählen, dass Mark Zuckerberg endlich schwul wird. Ist das so die Zukunft, die du dir wünschst von unserer Jugend, die dann sagt, ja, ich freue mich aufs Wählen, weil dann kann ich nämlich bestimmen, dass Mark Zuckerberg jetzt für 2 Wochen vegan lebt? Es wäre ein Fortschritt. Es wäre ein Fortschritt in die richtige Richtung. Ich hab halt überhaupt keinen Lösungsvorschlag, wie man dieses ganze Datenkraken-Ding also umgehen kann, ohne dass man quasi bei sich selbst anfängt. Du kannst ja jetzt nicht hingehen als Regierung und sagen, ja, keiner darf mehr Daten sammeln. So. Also, jedes Unternehmen sammelt in irgendeiner Art und Weise Daten. Die Frage ist halt nur, wie die dann so weiterverwendet werden sollen, dürfen, bringen, wie auch immer. Was ja zum Beispiel der Gedanke hinter dem Datenschutz DSGVO, dem Ding da war. Dass quasi jeder auf einmal jetzt wieder die eigene Macht über die eigenen Daten hat. Weißt du, so sollten wir das immer machen, dass wir am Ende hinten raus, dass wir da politisch werden, weil dann können wir sagen, okay, wir haben stark gestartet und jetzt ganz langsam und ruhig geendet diesen Podcast, oder nicht? Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dieser Folge. Warum gar das nicht? Weiß ich nicht. Sag das doch jetzt noch nicht. Ich fühle mich, aber ich fühle mich. Nein. Doch nicht on air. Ja, aber ich brauche so ein bisschen Aufmut. Weißt du, immer wenn jemand irgendwie nach irgendwas jammert, so generell, also es ist zu kalt oder sonst irgendwas oder ich habe Rücken, meine Frau ist gestorben, was weiß ich, dann brauchen die immer ein bisschen Mitleid. Und wenn ich jetzt sowas sage wie, ach, die Folge, die fand ich gar nicht so gut, dann musst du sagen, nein, Thorsten, das war eine deiner besten Sendungen überhaupt. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also mir hat sie tatsächlich sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch da draußen hat sie auch gefallen. Thorsten, falls du Kritik oder Anregungen hast, schreib das gerne bei iTunes in die Kommentare. Genau. Nur positive Kommentare. Genau, ich meine dich jetzt. Also du kannst es gerne machen. Und ihr da draußen natürlich auch. Dankeschön auf jeden Fall, auch von meiner Seite. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis... Dieses würde ich sagen, ist auch einfach so moderationstechnisch... Einfach unterste Schublade, und das sollte man echt nicht machen. Auf jeden Fall. Ich hab bis zum nächsten Mal. Ich hab einen guten bis nächste Ausgang. Woche. Okay. Tschüss. Ihr müsst einfach nur PewDiePie bei YouTube subscriben.